Herrlichkeit. Weißt du, seine Herrlichkeit möchte noch stärker deine Seele, deinen Körper erfüllen. Lass einfach alles andere los und geh einfach mit dem Heiligen Geist. Geh höher. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist unser Lebensraum als Söhne und Töchter. Ist unser Lebensraum für uns vorgesehen, als Menschen von Anfang an bestimmt. Der Lebensraum der Herrlichkeit. Jetzt sind wir Söhne und Töchter durch Jesus. Jetzt ist dieser Lebensraum für uns wieder offen. Also lasst uns hineingehen. Lasst uns diese Dimension einnehmen. Seine Herrlichkeit sind Wege vorbereitet, Wege im Geist, Wege jenseits von dem, was du dir ausdenken kannst, Wege jenseits von dem, was du dir vorstellen kannst. Das sind Wege im Geist. Oh, danke, Vater, dass du uns heute Abend wirklich durchbrechen lässt, Herr. In diese Herrlichkeitswege, Herr. Danke, Vater, dass du durchbrechen willst, Herr, über jedem Einzelnen hineinbrechen möchtest mit deiner Herrlichkeit in das Leben von jedem Einzelnen, Herr. Übernehmen willst, Herr, jeden einzelnen Glory Life Schüler übernehmen willst, Herr, mit der Substanz deiner Herrlichkeit, Herr. Herr, mit Herrlichkeitswegen, Herr, mit Herrlichkeitswundern, Herr, mit Herrlichkeitslösungen, Herr, Herrlichkeitsstrategien, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du sie vorbereitet hast, Herr, für jeden einzelnen Glory Life Schüler, Herr, aber auch für uns alle gemeinsam als Glory Life Familie, Herr, als Glory Life Schule, Herr, als Glory Life Zentren, Herr, als Glory Life Glory Häusern, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du Herrlichkeitsstrategien für uns hast, Herr. Herrlichkeitswege. Oh, wir brechen da ganz bewusst hinein. Komm, tritt mal ganz bewusst hinein, aber in diese andere Dimension. Tritt mal raus aus den natürlichen Wegen und sag ganz bewusst ja zu seinen Herrlichkeitswegen. Halleluja. Korabasanda karanabananara. Oh, und jetzt lass uns wirklich im Glauben. Lass uns im Glauben wirklich diese Herrlichkeitswege proklamieren. Lass uns im Glauben diese Herrlichkeitswege proklamieren über jedem Einzelnen von uns. Über uns als Glory Life Bewegung. Über unserem ganzen Land. Über dem Leib Christi. Lass uns Herrlichkeitswege proklamieren. Gerade jetzt. Korabasika mama mama sondo korabasanda la la la. Übernatürliche, göttliche Strategien der Weltveränderung, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du hervorbrichst, durchbrichst, einbrichst, Herr. Herr, mit diesen göttlichen Strategien in unser Leben, Herr. Danke, Herr, dass du Seele und Geist trennst, Herr. Herr, sodass wir empfangen können, Herr, was aus deinem Geist geboren ist für diese Zeit, Herr. Was aus deinem Geist geboren ist für unser Leben, Herr. Oh, komm, proklamier weiter im Glauben. Halleluja, proklamier es über dein Leben. Proklamier es über jedem Glory Life Schüler. Proklamier es über der ganzen Glory Life Bewegung. Proklamier es über dem Leib Christi. Über Deutschland, über Österreich, über der Schweiz. Herrlichkeitswege, Herrlichkeitsstrategien, Herrlichkeitsdurchbrüche, Herr. Halleluja. Herrlichkeitslösungen, Herr. Herrlichkeitswunder. Oh, karamasi karanama Proklamier es im Glauben. Oh, Shekana Masanda Karabasia Rarabashikarara. Korabasika Rarabashikarara. Oh, Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. Weißt du, wir sind dafür bestimmt, als übernatürliche Weltveränderer, wir sind dafür bestimmt, einfach einzutreten in die Herrlichkeitswege Gottes, die er für uns hat, die er für unser Leben hat, die er für unsere Gemeinden hat. Wir sind bestimmt, da einzutreten. Gott hat sie schon vorbereitet. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Was siehst du in seiner Herrlichkeit? Also entscheidet es nicht, was siehst du im Natürlichen oder was sieht dein Verstand oder was will deine Seele oder was wünschst du dir einfach im Menschlichen, sondern was siehst du in der Herrlichkeit Gottes? Oh, was siehst du im Geist in der Herrlichkeit Gottes? Was siehst du in seiner Herrlichkeit? Kirabasi karabasando korabanda karamando dorororobo shandararara eta daramanda karadando korabanda de shakanda kando korabanda e karamanka rakandora banda tanda kanda barena e karemenda rakinamando koria khanda di daramando korabanda era la mashti karamando rororo shikaranamando korabanda e kararabasi kararabashi Karaba Santa Handara, Ekarala Bashika Nandi, Anandi, Anandi, Anandi, Anandi, Anandi, Anarara, Ora Basikarala Basikarara, Ore Kemana, O Bashikara Mandarara, Basaha Manda Karamanda, Ora Basaha Manara, O Shahara Manda Karara. Und ich glaube, dass der Einzelne wirklich prophetisch in der Herrlichkeit wirklich Dinge zeigt, gerade jetzt auch für uns alle oder für Einzelne hier im Raum. Einfach Herrlichkeitswege, was will Gott tun, was hat Gott vor, was ist seine Strategie, wo ist er gerade am Durchbrechen. Wenn du einfach etwas siehst, wenn du da etwas hörst, wenn du etwas wahrnimmst, es kann auch eine Sprachenrede mit Auslegung sein oder es kann ein prophetisches Wort sein, einfach ein Eindruck sein, was auch immer es ist. Oh, das sind Offenbarungen vom Thron Gottes, das sind Offenbarungen aus der Herrlichkeit Gottes. Wenn der Heilige Geist dir etwas zeigt, komm einfach ans Mikrofon hier nach vorne, komm ganz schnell nach vorne und gib weiter, was er dir gezeigt hat. Ich sehe schon die ganze Zeit wirklich mächtige Ströme Gottes, die auf uns niederkommen, wirklich wie Wasserfälle, muss sich einfach nur aufmachen dafür, sind Ströme des Lebens, Ströme der Erfrischung, Ströme der Heilung, die durch jeden Einzelnen einfach strömen möchten, hier und auch am Livestream, überall, mach dich auf für diese Ströme, Ströme des Lebens. Und danach habe ich gesehen, wie Ströme von Honig wirklich gekommen sind. Es war nicht nur ein bisschen, sondern es war wirklich dicker Honig, fließender Honig. So wie das Wasser geflossen ist von oben, so ist der Honig, Honig der Offenbarung, Honig, der uns klare Sicht schenkt, Honig fließt, ja, wirklich in Strömen. Mach dich auf, dass Offenbarung zu dir kommt. Ströme, die deine Augen klar machen, klar machen, klar machen. Dieser Honig macht deine Augen klar, gibt dir die richtige Perspektive. Halleluja, wir nehmen dieses Wasser, wir nehmen diesen Honig, Honig der Offenbarung. Halleluja. Danke für Offenbarung, Herr, für jeden einzelnen Schüler. Offenbarung von dir. Halleluja. Aus deiner Herrlichkeit. Danke, Herr. Shakababa. Ja, ich habe die ganze Zeit schon ein Bild, das mich einfach nicht loslässt, das ich nicht wegschütteln kann. Ich habe die Deutschlandkarte gesehen. Oben schwarz, rot, Gold. Und das ist dann wie ein Rollrasen gewesen. Von Süden aus ist es hochgerollt worden, wie ein Teppich, wie ein Teppichboden. Und vielleicht kann jemand mehr damit anfangen. Das heißt, jetzt hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Also ungefähr bis zur Mitte Deutschlands hat sie sich aufgerollt. Und drunter war ja blanker Boden. Und durch habe ich jetzt den Eindruck bekommen, durch unsere Gebete, durch unser Flehen und Schreien wird Gold gesät, wo es jetzt blanko ist. Also wir müssen dranbleiben. Amen, amen. Gold sehen. Amen. Halleluja, danke Jesus. Und ich habe gesehen, wie Regen kommt auf das Land. Und es war wie Silber, leuchtend, das war Licht. Und dann in Sprachengebet habe ich verstanden, dass du gesagt hast, ich befeuchte das Land. Und das ist Deutschland. Amen, amen, Halleluja, danke Jesus. Ich habe Finsternis gesehen, wie wenn nachts wirklich alles stockdunkel ist. Und dann war es nicht so, wie in den Häusern Licht aufgeht, sondern es sind so Lichtkörper kommen. Und es kam Lichtkörper, weißt du? Ja, Lichtkörper sind von oben gekommen. Und die haben sozusagen die Finsternis zurückgedrängt. Ja, das passiert durch unsere Gebete. Halleluja. Ja. Ich habe gerade den Eindruck, wir sollen das gerade mal wirklich wie so eine prophetische Zeichen haben, dass jeder Einzelne, dass wir jeder Einzelne wirklich den Korb auf dein Land, wenn du aus der Schweiz bist, dann schütte diese Lichtkörper auf dein Land aus, wenn du aus Österreich bist, auf Österreich, wenn du aus Deutschland bist, auf Deutschland, überall lass uns diese Lichtkörper, Norden, Süden, Westen, Osten, in der Mitte, überall abwerfen. Halleluja, wir werfen diese Lichtkörper ab, diese Lichtkörper, überall kommt Licht in den Norden, Licht in den Westen, Licht in den Osten, Licht in den Süden unseres Landes. Halleluja, unserer Länder. Oh, Licht, Licht, Licht, Licht, Licht fällt runter, Licht fällt jetzt runter, Licht kommt runter, Licht auf die Städte, Licht auf die Dörfer. Oh, Licht, Licht. Halleluja. Hat noch jemand eine Sprachenrede gehabt oder eine Auslegung oder ein prophetisches Wort? Halleluja. Mir sind so die Tränen gekommen, wo ich dann so diese Worte empfangen habe, dass diese Herrlichkeit wirklich zunehmen wird in diesem Haus und dass der Vater das wirklich so auf dem Herzen hat, dass diese Herrlichkeit wirklich zunehmen wird und diese Sehnsucht ja schon da ist und er wird diese Sehnsucht stillen. Und das habe ich jetzt so empfangen und ich möchte es aussprechen, dass diese Herrlichkeit wirklich hier sichtbar wird, dass diese Gegenwart, die größere, stärkere Gegenwart hier sichtbar wird und dass unsere Sehnsucht ein Stück weit gestillt wird nach dieser größeren Herrlichkeit. Ja, ich habe einfach eine goldene Straße gesehen und jeder von uns steht auf dieser goldenen Straße und es sind einfach die vorbereiteten Wege des Herrn. Und ich habe gesehen, dass links und rechts ist Dunkelheit, aber wir gehen auf dieser Straße und die Dunkelheit hat versucht, nach dir zu greifen, aber indem du einfach gehst, sind einfach diese Hände abgeglitten und die kann dich nicht halten, weil du einfach deinem Gott vertraust und vorwärts gehst in diesem Vertrauen. Ich habe noch einen Zusatz dazu und ich habe gesehen, dass es ganz wichtig ist, dass du nicht allein auf diesem Weg gehst, sondern dass du dir Leute suchst wie hier, einfach mit denen du auf diesem Weg gehst, sodass dich die Dunkelheit nicht antatschen kann, sondern eng zusammen. Es ist wichtig, dass wir eng zusammenstehen in dieser Zeit, eng zusammen auf diesem Weg des Lichts und die Finsternis wird uns nichts anhaben können, wo wir zusammen in Einheit und Liebe diesen Weg gehen. Halleluja, der Nachfolge. Ich hatte auch noch ein Bild, und zwar habe ich gesehen, wie so ein Ja, also man würde sagen, Hilfskonvoi eigentlich gekommen ist ja nach Deutschland, also weil so viel Armut da ist, aber jetzt nicht Armut in, also finanzielle Armut, sondern wirklich geistliche Armut da ist. Und ich habe einfach uns auch gesehen, wo wir ausgeteilt haben, Essen ausgeteilt haben. Ich habe aber auch noch viele andere gesehen, die Essen ausgeteilt haben. Und ich hatte einfach so den Eindruck, dass für Deutschland da wirklich so ein Hilfskonvoi im Geistlichen da ist, der wirklich jetzt da dafür dasteht, Essen auszuteilen, geistliche Herrlichkeit auszuteilen, das Leben weiter auszuteilen und dass wir gefordert sind, es wirklich für Deutschland auch zu tun, hier in unserer Umgebung, aber der ganze Leib auch gefordert ist, wirklich da jetzt was zu tun. Gott teilt aus, Gott gibt alles, Gott ist derjenige, der wo es finanziert, sage ich jetzt mal, aber er ist auf uns angewiesen, dass wir es einfach tun. Ich habe das Brot gesehen und wir sind der Leib Christi. Der Leib Christi ist hingegeben für diese Welt und das Brot ist hingegeben für die Menschen. Und wir sind das Brot, das ausgeteilt wird an die Welt zur Nahrung. Wir sind ausgeteilt, als Christen in dieser Gesellschaft Nahrung zu geben, durch das, dass wir uns von Jesus austeilen lassen. Er teilt das Brot und verteilt es an die Menschen und wir sind das Brot und geben es weiter. Also ich bin heute auch mit dem Bedürfnis hier nach vorne gekommen, einfach mit Jesus zu sein und alles loszulassen und wirklich einfach alles loszulassen. Und es war so mein größtes Ziel. Und dann habe ich Honig gesehen. Und das, was Irina gesagt hat, das trifft halt voll darauf zu. Ja, der Honig der Offenbarung. Halleluja. Er öffnet unsere Augen und er hilft uns zu sehen, was nur im Geist sichtbar ist. Und ich glaube wirklich im Geist, das spüre ich so, ist wirklich sichtbar oder spürbar, einfach, dass wir wirklich mit großer Geschwindigkeit wirklich in eine völlig neue Dimension der Herrlichkeit, der Präsenz Gottes, des Wirkens Gottes eintreten. Und es ist wie, wenn wir aufgesaugt würden. Und es ist wie bei so einem Sauger, es ist ja so, je näher die Teile, oder nehmen einen Magneten, je näher die Teile an den Magneten rankommen, umso beschleunigter werden sie Richtung dem Pol gezogen, umso mehr werden sie auch ausgerichtet. Ja, und ich glaube, dass das ist, was Gott jetzt gerade tut. Er richtet uns aus und er beschleunigt wirklich die Prozesse, er beschleunigt sein Wirken. Und da ist etwas am, ich sag mal, wie so am Kippen einfach. Es ist etwas am, und wenn dieser Kipppunkt erreicht ist, dann ist wirklich nur noch, alles wird aufgesogen. Dann gibt es eine Sekunde, boom, Halleluja. Aber es ist auch eine gewisse Gnade, dass er uns vorbereiten lässt, dass er uns vorbereitet einfach auf diesen Punkt. Und da sind wir gerade, Halleluja. Aber mach dich bereit, nimm deinen Stand ein, richte dich klar aus. Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist im Begriff einzubrechen, sich zu manifestieren wie nie zuvor. Halleluja. Danke, Jesus. Das sind neue Wege, die sich öffnen. Herrlichkeitswege, Herrlichkeitsdimensionen, Herrlichkeitsstrategien, Herrlichkeitswunder, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Halleluja. Und du bist so jemand. Halleluja. Danke, Jesus, für all diese übernatürlichen Weltveränderer. Halleluja. Amen. Amen. Ihr Lieben, jetzt dürft ihr Platz nehmen. Halleluja. Und auf dem Weg dahin nochmal zu jemand sagen, sei bereit. Halleluja. Sei wirklich bereit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Heute haben wir das Thema Erweckung Teil 4. Halleluja. Erweckung Teil 4. Und wir haben das letzte Mal, das war vor 2 Wochen, haben wir ja stark über die Power der Fürbitte und auch der Fürbuße gesprochen. Ja. Wir haben das Wort von John Molinde uns angeschaut von 1999 und wir haben es vor allen Dingen auch ganz konkret erlebt. Ja. Wir haben wirklich diesen Geist der Fürbitte, der Fürbuße wirklich konkret erlebt. Und ich möchte heute gerne euch zum Anfang, möchte ich euch gerne einen Bericht vorlesen einer Erweckung, die noch nicht so lang her ist, und zwar November 1949, also schon ein bisschen her, aber nicht 100 Jahre. Und hier in diesem Bericht sehen wir klar auch einfach, was die Power wirklich dieser Art des Gebets ist, wo Söhne und Töchter sich wirklich die Not ihres Landes und ihrer Umgebung wirklich aufs Herz legen lassen. Wie Erweckung eigentlich in dem Moment beginnt, wo wir das tun. Und dann sich einfach auch im Sichtbaren immer mehr ausbreitet und durchbricht. Und das ist der Bericht von Duncan Campbell, 1898 bis 1972 hat er gelebt und war ein schottischer Evangelist. Und er war ein wesentliches Instrument für die berühmte Erweckung auf den Hebrideninseln. Ja, die Hebriden sind so eine Inselgruppe nördlich von Schottland, gehören zu Schottland. Und er war da eine Schlüsselperson, wobei die Erweckung, das muss man dazu sagen, das beschreibt er auch gleich, die Erweckung eigentlich begonnen hat, bevor er auf die Hebriden gekommen ist. Die haben ihn nur geholt, weil die Erweckung losgegangen war. Und dann, als er dann kam, dann ist es nochmal auf eine andere Dimension gegangen. Aber eigentlich war es schon vorher losgegangen. Genauer gesagt, er werdet gleich sehen, wo die Erweckung begonnen hat. Hier schreibt Duncan Campbell Folgendes. Er sagt, ich bin sicher, dass es Sie interessiert, wie im November 1949 diese gnädige Bewegung auf der Insel Lewis begann. Zwei alte Frauen, eine von ihnen 84 Jahre alt und die andere 82 Jahre alt, eine von ihnen blind, waren durch den entsetzlichen Zustand ihrer eigenen Gemeinde sehr belastet. Es stimmte, dass kein einziger junger Mensch den öffentlichen Gottesdienst besuchte. Ja, damals Hebriden waren reformiert, kalvinistisch, ne, geprägt, also gab es wahrscheinlich nicht viele verschiedene Gemeinden, sondern im Wesentlichen eine Kirche. Und niemand ist in den öffentlichen, oder kein einziger junger Mensch hat den öffentlichen Gottesdienst besucht. Kein einziger junger Mann und keine einzige junge Frau ging in die Kirche. Sie verbrachten ihren Tag vielleicht mit Lesen oder Spazierengehen, aber die Kirche blieb außen vor. Und diese beiden Frauen waren sehr besorgt und machten dies zu einem besonderen Anliegen ihres Gebets. Am Dienstag gingen sie um 10 Uhr abends auf die Knie und blieben bis 3 oder 4 Uhr morgens auf den Knien. Zwei alte Frauen in einer sehr bescheidenen Hütte mit 82 und 84. Soll mal einer sagen, du bist zu alt oder so, um irgendwas Wesentliches zu bewirken. Ich sagte, wenn du sonst nichts mehr tun kannst, selbst wenn du blind bist, wenn du nicht mehr laufen kannst, aber beten kannst du. Amen. Und die haben wirklich gebetet. Und sie sind wirklich, das heißt, sie haben sich diesen Zustand ihrer Gemeinde aufs Herz legen lassen. Das heißt, sie haben sich sozusagen zerbrechen lassen von dem geistlichen Zustand, auch ganz besonders der jungen Generation. Und dann heißt es hier, eines Nachts hatte eine der Schwestern eine Vision und in der Vision sah sie die Kirche ihrer Väter voll mit jungen Leuten. Sie war bis auf den letzten Platz gefüllt und auf der Kanzel stand ein fremder Pastor. Sie war von der Vision so beeindruckt, dass sie den Pastor der Gemeinde holen ließ. Und da er die beiden Schwestern kannte und wusste, dass sie zwei Frauen waren, die Gott auf wunderbare Weise kannten, folgte er ihrer Einladung und besuchte das Haus. Eine der Schwestern sagte zu dem Pastor, Sie müssen etwas unternehmen. Ich würde vorschlagen, dass Sie Ihre Amtsträger zusammenrufen und mindestens 2 Abende in der Woche mit uns im Gebet verbringen. Wenn Sie Ihre Ältesten dienstags und freitags versammeln, können Sie sich in einer Scheune treffen und während Sie dort beten, werden wir hier beten. Und so geschah es. Der Pfarrer rief seine Amtsträger zusammen und 7 von ihnen trafen sich in einer Scheune, um am Dienstag und am Freitag zu beten. Und die beiden alten Frauen knieten sich hin und beteten mit ihnen. Also 9 Leute, die beten. Das ging einige Wochen so weiter, ich glaube sogar fast 1,5 Monate, bis sie eines Abends in der Scheune knieten und die Verheißung beteten, ich will Wasser gießen auf den Durstigen, Überschwemmungen auf das trockene Land. Als ein junger Mann, ein Diakon der Gemeinde, aufstand und Psalm 24 las, ist der Psalm für 2024, ja, der beginnt so, wer kann auf den Berg Gottes steigen, wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? Derjenige, der reine Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht zur Eitelkeit erhebt und nicht betrügerisch schwört, er wird den Segen nicht einen Segen, sondern den Segen des Herrn empfangen. Und dann schloss der junge Mann seine Bibel und erhob seine beiden Hände. Und ich erzähle Ihnen, wie der Pastor es mir erzählt hat. Er erhob seine beiden Hände und betete, Gott, sind meine Hände rein, ist mein Herz rein. Aber er kam nicht weiter. Der junge Mann fiel auf die Knie und fiel dann in Trance. Bitten Sie mich nicht, das zu erklären, denn ich kann es nicht. Er fiel in Trance und liegt jetzt auf dem Boden der Scheune. Und nach den Worten des Pastors wurden er und die anderen Amtsträger in diesem Moment von der Überzeugung ergriffen, dass eine von Gott gewollte Erweckung immer mit Heiligkeit, immer mit Gottesfurcht zu tun haben muss. Sind meine Hände rein? Ist mein Herz rein? Derjenige, dem Gott die Erweckung anvertrauen wird. Oder das ist derjenige, dem Gott die Erweckung anvertrauen wird. Als das in der Scheune geschah, strömte die Kraft Gottes in die Gemeinde, also in die bürgerliche Gemeinde. Und die Gemeinde, also der Ort, heißt es, wurde von einem Gottesbewusstsein ergriffen, wie man es seit über 100 Jahren nicht mehr erlebt hatte. Ein Bewusstsein von Gott, das ist Erweckung, das ist Erweckung. Und am nächsten Tag schwiegen die Webstühle, auf den Bauernhöfen wurde wenig gearbeitet, weil Männer und Frauen sich dem Nachdenken über ewige Dinge hingaben, ergriffen von ewigen Realitäten. Das ist der Hammer. Keiner von denen war in der Scheune dabei. Ja, 9 Leute insgesamt, die zwei alten Frauen zu Hause und die 7 in der Scheune. Aber plötzlich wurden sie ergriffen von einem Bewusstsein, sie müssen sich mit Gott beschäftigen. Nun, ich war nicht auf der Insel, als das geschah, aber wieder einmal schickte eine der Schwestern nach dem Pastor und sie sagte zu ihm, ich denke, Sie sollten jemanden in die Gemeinde einladen. Ich kann keinen Namen nennen, aber Gott muss jemanden im Sinn haben, denn wir haben einen fremden Mann auf der Kanzel gesehen und dieser Mann muss irgendwo sein. Nun, der Pastor war in dieser Woche auf dem Weg zu einer unserer großen Konferenzen in Schottland. Es fiel mir nicht leicht, aber es wurde beschlossen, dass ich für 10 Tage gehen sollte. Innerhalb von 10 Tagen war ich auf der Insel. Ich werde nie die Nacht vergessen, in der ich mit dem Postdampfer an der Anlegestelle ankam. Ich stand vor dem Pastor, den ich noch nie gesehen hatte, und 2 seiner Ältesten, die ich nicht kannte. Der Pastor wandte sich an mich und sagte, ich weiß, Herr Campbell, dass Sie sehr müde sind. Sie sind den ganzen Tag erst mit dem Zug und dann mit dem Dampfer gereist. Und ich bin sicher, dass Sie bereit für Ihr Abendessen und bereit für Ihr Bett sind. Aber ich frage mich, ob Sie bereit wären, heute Abend um 9 Uhr in der Pfarrkirche auf unserem Heimweg eine Ansprache zu halten. Es wird ein kurzes Treffen sein und dann werden wir uns auf den Weg zum Herrenhaus machen und Sie werden Ihr Abendessen und Ihr Bett bekommen und sich bis morgen Abend ausruhen. Nun, es wird Sie interessieren, dass ich dieses Abendessen nie bekommen habe. Als wir um 8:45 an der Kirche ankamen, waren dort etwa 300 Menschen versammelt. Ich würde sagen, etwa 300 Leute. Ich hielt eine Ansprache. Während des Gottesdienstes ist eigentlich nichts passiert. Es war eine gute Versammlung, ein Gefühl von Gott, ein Bewusstsein, dass sein Geist sich bewegt, aber nichts darüber hinaus. Ich sprach also den Segen und wir verließen die Kirche, ich würde so sagen, gegen 10:45. Als ich gerade den Gang hinunterging, begleitete mich dieser junge Diakon, der in der Scheune den Psalm gelesen hatte. Plötzlich stand er im Gang und schaute zum Himmel auf und sagte, Gott, du kannst uns nicht im Stich lassen. Gott, du kannst uns nicht im Stich lassen. Du hast versprochen, Wasser auf die Durstigen zu gießen und Fluten auf das trockene Land. Gott, du kannst uns nicht im Stich lassen. Bald ist er auf den Knien im Gang und betet immer noch. Dann fällt er wieder in Trance. In diesem Moment geht die Tür auf, es ist jetzt 11 Uhr. Die Kirchentür öffnet sich und der örtliche Schmied kommt zurück in die Kirche und sagt, Herr Campbell, etwas Wunderbares ist geschehen. Oh, wir haben gebetet, dass Gott Wasser auf die Durstigen gießt und Fluten auf den trockenen Boden und hören Sie, er hat es getan, er hat es getan. Als ich zur Tür der Kirche ging, sah ich eine Gemeinde von etwa 600 Menschen. 600 Menschen, woher waren sie gekommen? Was war geschehen? Ich glaube, dass Gott in dieser Nacht mit pfingstlicher Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes über die Menschen kam. Und was in den frühen Tagen der Apostel geschah, geschah jetzt in der Gemeinde von Barabbas. Über 100 junge Leute waren beim Tanz im Gemeindesaal und sie dachten nicht an Gott oder die Ewigkeit. Gott war nicht in all ihren Gedanken. Sie waren dort, um eine gute Nacht zu haben, als plötzlich die Macht Gottes über den Tanz hereinbrach. Die Musik verstummte und innerhalb weniger Minuten war der Saal leer. Sie flohen aus dem Saal wie ein Mann, der vor einer Plage flieht. Und sie machten sich auf den Weg zur Kirche. Jetzt stehen sie draußen. Oh ja, sie sahen die Lichter in der Kirche. Das war ein Haus Gottes. Und sie gingen dorthin. Und sie gingen, Männer und Frauen, die zu Bett gegangen waren, standen auf, zogen sich an und machten sich auf den Weg zur Kirche. Nichts in der Art von Werbung, keine Erwähnung einer besonderen Anstrengung, außer der Ankündigung von der Kanzel am Sonntag, dass ein bestimmter Mann eine Reihe von Versammlungen in der Gemeinde über 10 Tage hinweg durchführen würde. Aber Gott nahm die Situation in die Hand. Oh, er wurde zu seinem eigenen Werbemittler. Ein Hunger und ein Durst erfasste die Menschen. 600 von ihnen stehen jetzt vor der Kirche. Dieser liebe Mann, der Schmied, wandte sich an mich und sagte, ich denke, wir sollten einen Psalm singen. Und sie sangen und sie sangen und sie sangen Strophe um Strophe. Oh, was für ein Gesang, was für ein Gesang. Und dann wurden die Türen geöffnet und die Gemeinde strömte zurück in die Kirche. Jetzt ist die Kirche überfüllt. Eine Kirche mit über 800 Plätzen ist jetzt bis auf den letzten Platz gefüllt. Es geht jetzt auf Mitternacht zu. Es gelingt mir, mich durch die Menge den Gang entlang zur Kanzel durchzuschlagen. Ich finde eine junge Frau, eine Lehrerin des Gymnasiums, die auf dem Boden vor der Kanzel liegt und betet. Oh Gott, gibt es Erbarmen für mich. Oh Gott, gibt es Erbarmen für mich. Sie war eine von denen, die auf dem Tanz waren. Aber jetzt liegt sie auf dem Boden der Kanzel und bittet Gott um Erbarmen. Diese Versammlung dauerte bis 4 Uhr morgens. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele an diesem Abend gerettet wurden, aber ich bin mir sicher, dass mindestens 5 junge Männer, die an diesem Abend in der Kirche gerettet wurden, heute Geistliche in der Kirche von Schottland sind, nachdem sie die Universität und das College besucht haben. Um 4 Uhr beschlossen wir, uns auf den Weg zum Herrenhaus zu machen. Als ich gerade die Kirche verließ, kam ein junger Mann zu mir und sagte, Herr Campbell, ich möchte, dass Sie zur Polizeiwache gehen. Ich sagte, zur Polizeiwache, was ist denn los? Oh, sagte er, es ist alles in Ordnung, aber es müssen mindestens 400 Menschen sein, die sich gerade um das Polizeirevier versammelt haben. Der Wachtmeister dort war ein gottesfürchtiger Mann. Er war bei der Versammlung dabei. Aber die Leute wussten, dass dies ein Haus war, das Gott fürchtete. Und neben der Polizeistation stand das Haus, in dem die beiden alten Frauen wohnten. Ich glaube, das hatte etwas mit dem Magneten zu tun. Ah, das ist der Magnet, interessant. Es hatte etwas mit dem Magneten zu tun, mit der Kraft, die die Menschen anzog. Bei diesem Treffen war eine ganze Kutschenladung anwesend. Eine ganze Busladung war über 12 Meilen angereist, um dabei zu sein. Wenn man sie heute fragen würde, warum, wie ist es dazu gekommen, wer hat es arrangiert, sie könnten es ihnen nicht sagen. Aber sie fanden sich in einer Gruppe zusammen und jemand sagte, wie wäre es, wenn wir nach Barbers gehen? Ich weiß es nicht, aber ich habe ein Verlangen in meinem Herzen, dorthin zu gehen. Ich kann es nicht erklären. Sie konnten es nicht erklären. Aber Gott hatte die Situation im Griff. Das ist Erweckung, liebe Leute. Das ist ein souveränes Handeln Gottes. Dies ist die Bewegung von Gottes Geist. Ich glaube, als Antwort auf das vorherrschende Gebet von Männern und Frauen, die glaubten, dass Gott ein Gott ist, der seiner Bundesverpflichtung treu sein muss. Ich bin mitgegangen. Ich ging mit zu diesem Treffen. Als ich die Landstraße entlang ging, wir mussten etwa eine Meile laufen, hörte ich jemanden am Straßenrand beten. Ich konnte hören, wie dieser Mann Gott um Gnade anflehte. Ich ging hinüber und sah 4 junge Männer auf den Knien am Straßenrand. Ja, sie waren auf dem Ball, aber jetzt sind sie dort und flehen Gott um Gnade an. Einer von ihnen stand unter Alkoholeinfluss. Er war noch keine 20 Jahre alt. Aber in dieser Nacht rettete Gott ihn und heute ist der Gemeindepastor, ausgebildet an der Universität am College, ein Mann Gottes. Er bekehrte sich in der Erweckung mit 11 seiner Amtsträger. Eine wunderbare Gemeinde. Nun, er wurde in dieser Nacht gerettet. Als ich auf der Polizeiwache ankam, sah ich etwas, das mich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Ich habe nicht gepredigt. Es war nicht nötig zu predigen. Wir haben nicht einmal gesungen. Die Menschen schreien zu Gott um Erbarmen. Oh, die Bekenntnisse, die gemacht wurden. Da war ein alter Mann, der schrie, oh Gott, die Hölle ist zu gut für mich, die Hölle ist zu gut für mich. Das ist die Überführung des Heiligen Geistes. Wohlgemerkt, das war in der allerersten Nacht einer gewaltigen Demonstration, die die Insel erschütterte. Lassen Sie mich noch einmal sagen, dass das nicht der Beginn der Erweckung war. Die Erweckung begann in einem Gebetstreffen. Die Erweckung begann mit einem Bewusstsein von Gott. Erweckung begann, als der Heilige Geist begann, Menschen zu ergreifen. Und so begann sie. Und natürlich waren wir danach Tag und Nacht dabei. Die Kirchen waren überfüllt. Ein Bote kam, ich erinnere mich an eine Nacht, es war nach 3 Uhr morgens, ein Bote kam, um zu sagen, dass die Kirchen in einer anderen Gemeinde 15 Meilen entfernt überfüllt waren. Überfüllt um diese Zeit am Morgen. Und wir gingen zu diesem Gemeindepastor zusammen mit einigen anderen Pastoren von Louis, für die ich Gott danke, wie sie auf den Ruf Gottes reagierten. Wir gingen dorthin und ich fand mich in einer großen Kirche predigend wieder, einer Kirche mit 1000 Sitzplätzen. Und der Geist Gottes bewegte sich, oh, er bewegte sich auf eine mächtige Weise. Ich konnte sehen, wie sie fielen, wie sie auf ihre Knie fielen. Ich konnte hören, wie sie Gott um Erbarmen anflehten. Ich konnte die Leute draußen beten hören. Und das ging so weiter, ich bin sicher, 2 Stunden lang. Und dann, als wir die Kirche verließen, kam jemand zu mir, um mir zu sagen, dass sich eine sehr große Anzahl von Menschen auf einem Feld versammelt hatte. Sie konnten nicht in die Kirche gelangen. Sie konnten in keine der Kirchen hineingelangen. Und sie hatten sich auf einem Feld versammelt. Zusammen mit den anderen Pastoren beschloss ich, auf das Feld zu gehen. Und da sah ich diese riesige Menschenmenge stehen, als ob sie von einer Macht ergriffen wäre, die sie nicht erklären konnten. Aber das Interessante an dieser Versammlung war ein Anblick, den ich sah. Der Schulleiter einer weiterführenden Schule in der Gemeinde liegt mit dem Gesicht auf dem Boden und fleht Gott um Erbarmen an. Er ist zutiefst davon überzeugt, dass er Erbarmen braucht. Und auf beiden Seiten stehen zwei junge Mädchen. Ich würde sagen, sie sind etwa 16 Jahre alt. Zwei auf jeder Seite von ihm. Und sie sagen immer wieder zum Schulleiter: Meister, Jesus, der uns gestern Abend in Barbers gerettet hat, kann Sie heute Abend retten. Jesus, der uns letzte Nacht in Barbers gerettet hat, kann Sie heute Abend retten. Es ist wahr, wenn ein Mensch in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus kommt, ist sein größter Wunsch, andere zu gewinnen. Und sie waren in dieser Nacht dort, um ihren Rektor zu gewinnen. Und sie haben ihn gewonnen. Oh, Gott trat in sein Leben. Ich glaube, als Antwort auf das Gebet von vier jungen Mädchen im Alter von 16 Jahren, die eine Last hatten, die eine Last hatten. So begann die Erweckung. Halleluja. Wow. Wann begann die Erweckung? Im Gebetstreffen. Halleluja. Preist den Herrn. Welche Art von Gebet? Diese Art von Gebet, die sich wirklich die Not aufs Herz legen lässt. Jemand hat mich gefragt und hat gesagt, ja, wie ist es mit dieser Fürbitte? Und ja, also Fürbitte ist klar, aber für Buße, dass wir stellvertretend Buße tun, für die Schuld von anderen, hat nicht Jesus vor 2000 Jahren alle Schuld getragen? Ja, natürlich hat er alle Schuld getragen, aber wie hat er sie getragen? Indem er sie auf sich genommen hat. Er hat sie auf sich genommen am Kreuz. Echte Fürbuße, verstehst du? Und das müssen wir wirklich unterscheiden, weil es gibt da manchmal auch komische Auswüchse. Echte Fürbuße ist nicht ein Schema, wo ich jetzt rumgehe und eine Liste mache, wofür sollten wir denn hier in Deutschland vielleicht noch eventuell stellvertretend Buße tun. Und dann arbeite ich die Liste ab oder gehe in alle möglichen Orte und sage, und jetzt müssen wir hier noch, wo bieten wir jetzt hier noch stellvertretend um Buße. Und dann denke ich, wenn ich das 3 Jahre lang durch alles abgearbeitet habe und überall meine Liste abgehakt habe, dann kann Erweckung kommen. Also wirkliche, echte Fürbuße ist der Geist der Liebe. Ist der Geist der Liebe. Du lässt dich von der Liebe Gottes für dein Land erfassen. Du lässt dich von der Liebe Gottes für den Leib Christi erfassen. Du lässt dich von der Liebe Gottes für die Menschen erfassen. Und deswegen aus Liebe, weißt du, der äußerste Ausdruck der Liebe war die Hingabe von Jesus am Kreuz. Also er hat eben nicht die Sünde einfach weggenommen mit einem Federstrich. Er hat nicht, weiß ich nicht, Gott im Himmel hat einfach gesagt, so, jetzt nehmen wir die Sünde weg, bumm, ist erledigt, hätte er ja auch machen können. Aber hat er nicht gemacht, weil er wusste genau, wenn er einfach das nur so wegnimmt, dann sind die Menschen in dem Moment frei, aber in 2 Jahren sind sie wieder da, wo sie vorher waren. Nein, was er getan hat, er hat sich selber in die Sünde hineinbegeben. Er hat sich selber mit der Sünde identifiziert. Er hat sie auf sich genommen und dadurch hat er überwunden. Und als er aus den Toten auferstanden ist, war die Sünde besiegt und sie ist besiegt. Aber weißt du, er sucht auch heute noch Liebende. Du musst nicht nochmal ans Kreuz gehen, so wie Jesus ans Kreuz gegangen ist. Darum geht's nicht. Das kannst du auch gar nicht. Das bringt auch gar nichts. Ja, wenn Leute sich ans Kreuz schlagen lassen auf den Philippinen an Ostern, das ist eine Abart, das ist ein Quatsch. Das ist eine Blasphemie. Du kannst nicht das Erlösungswerk von Jesus nochmal wiederholen. Aber was du tun kannst, du kannst mit der gleichen Herzenshaltung, mit der Jesus ans Kreuz gegangen ist, in Liebe sozusagen die Last der Sünde der Menschen um dich herum auf dich nehmen. Nicht um sie zu tragen und dann eben am Ende, weil wenn du sie wirklich tragen würdest, dann müsstest du ja am Kreuz wieder sterben. Ja, aber das hat Jesus schon getan. Nein, einfach du lässt dir eine Last auflegen und unter dieser Last betest du im Geist und erlebst, wie die Last sich wieder hebt, weil Jesus ja auferstanden ist. Und somit lässt du dich gebrauchen, einfach für die Liebe des Vaters, um einen Schalter umzulegen in der geistlichen Atmosphäre, der den Menschen einfach eine Atmosphäre ermöglicht, dass sie zu Jesus kommen können. Amen. Also Liebe ist der Schlüssel. Amen. Ein gleichgültiger Leib Christi wird keine Erweckung erleben. Wenn es uns gleichgültig ist, letztendlich, obwohl wir vielleicht auf dem Papier sagen, ja, die Menschen müssen errettet werden und es wäre auch gut, weil sonst gehen sie in die Hölle und so weiter. Aber weißt du, die Frage ist, wie bewegt sind wir? Und es war so gewaltig, das letzte Mal hier vor 14 Tagen, als wir hier wirklich in diesen Geist des Gebets hineingekommen sind, oder man muss eigentlich genauer sagen, der Geist des Gebets kam über uns, ja, und hat uns übernommen, ja, ist sozusagen reingecrashed, hat den Abend gecrashed sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes unser Programm durcheinander geworfen. Ja, und wir haben nicht einfach nur irgendwelche frommen Gebete gebetet, wo wir gesagt haben, ja, das sollten wir jetzt vielleicht beten oder das fällt mir jetzt gerade ein, das wäre gut, wenn wir es fürs Land beten, sondern wir waren wirklich erfasst von diesem Herzen der Liebe des Vaters, von dieser Identifikation. Amen. Und das ist etwas, wonach wir uns immer wieder neu ausstrecken sollten. Das ist der Geist der Erweckung. Amen. In dem Moment, wo diese beiden Frauen in diesem Geist anfingen zu beten, so sagt Campbell, und das glaube ich stimmt geistlich genauso, in dem Moment hat die Erweckung begonnen. Auch wenn noch keiner was davon wusste. Aber sie hat begonnen im Geist in dem Moment. Amen. Und sie sind dran geblieben. Ja. Es war nicht nur ein Abend, wo sie so gebetet haben, sondern sie sind dran geblieben. Ja. Es ist der durch die Liebe wirksame Glaube. Amen. Halleluja. Es ist der Geist der Liebe. Und zum Geist der Liebe gleichzeitig, und das möchte ich heute Abend dir noch zusätzlich reinlegen, zum Geist der Liebe kommt der Geist des Glaubens. Amen. Die Liebe macht den Glauben wirksam, weil das ist auch ganz wichtig. Weißt du, gerade wenn du betest für Erweckung in Deutschland, dann kannst du schon manchmal angegriffen sein in deinem Glauben. Du musst nur einen Moment auf das Sichtbare schauen, du musst nur einen Moment dir manche Menschen anschauen, du musst nur einen Moment den Fernseher anschalten und du denkst, wow, wie weit sind wir denn hier von der Erweckung entfernt? Aber ich sag dir, am Ende des Tages geht es nicht darum, dass du weißt, wie Gott es macht, sondern am Ende des Tages geht es darum, dass du Gott glaubst, dass er es macht. Amen. Und seine Liebe bewirkt Glaube in dir. Halleluja. Und da ist mir gerade jetzt vor 10 Tagen ist mir so eine Bibelstelle da plötzlich ins Auge gestochen. Ich habe es neulich am Intensivabend schon mal erwähnt. Und ich möchte es aber jetzt auch hier in der Schule nochmal für alle euch zeigen, einfach im Wort, weil das gibt uns einfach eine Sicht wirklich des Glaubens, auch für unsere Gebete. Und zwar diese Geschichte vom Turmbau zu Babel, ja, wo du liest in 1. Mose 11, Vers 4, und du weißt ja, der Turmbau zu Babel war keine gute Idee, ja, aber jetzt pass mal auf, was da steht. Da heißt es, und sie sprachen, also diese Leute von Babel, sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also mit anderen Worten, sie hatten einen großen Traum, der vollkommen selbstsüchtig war. Amen. Große Träume sind gut, aus der Sicht Gottes, nur das Motiv war falsch. Okay? Und dann heißt es, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, und jetzt hör gut hin, was er sagt. Er sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Ist es nicht interessant, was Gott sagt über ein Volk von Leuten, die von ihrem Motiv her völlig gottlos waren, völlig falsch waren. Aber er sieht, diese Leute sind eins. Sie haben eine gemeinsame Vision, sie haben einen gemeinsamen Traum, sie haben ein gemeinsames Ziel. Sie sind darauf fixiert, sie lassen sich nicht ablenken. Sie sagen, hey, der Turm, der Turm, der Turm bis zum Himmel, das muss passieren. Sie sind darauf fixiert, gemeinsam. Und Gott sagt, obwohl das Motiv vollkommen falsch ist, sagt er, hey, jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Mit anderen Worten, selbst wenn das Motiv von Menschen falsch ist, ist das, was ihnen möglich ist, wenn sie eins sind, wenn sie fokussiert sind, wenn sie klar sind, wenn sie es klar vor Augen haben, ist grenzenlos. Das ist das, was Gott sagt. Hier musste er deswegen eingreifen, die Sprache verwirren, damit es mit der Einheit nicht mehr so weit her ist. Amen. Aber das sagt uns etwas darüber, was möglich ist, wenn wir als Söhne und Töchter Gottes nicht mit dem Motiv, uns einen Namen zu machen, sondern mit dem Motiv, Gott einen Namen zu machen und ihm die Ehre zu geben, wenn wir einen gemeinsamen Traum haben, wenn wir eine gemeinsame Vision haben, wie viel mehr wird dann uns nichts unmöglich sein? Amen. Wie viel mehr wird jeder Traum, den Gott in unser Herz legt, erfüllt werden, weil wir darin eins sind und weil wir darauf fokussiert sind? Und ihr Lieben, ich glaube, der Heilige Geist ruft in dieser Zeit wirklich den Leib Christi, sich zu fokussieren. Er ruft den Leib Christi, sich wegzuwenden von all den Ablenkungen, von all den natürlichen Dingen und von all der Lauheit und sich wirklich zu fokussieren auf diese eine Sache, nämlich den Geist der Erweckung in unserem Land freizusetzen. Weil was wir so dringend brauchen wie nie zuvor, ist der Geist der Erweckung. Ich habe das letzte Mal das Wort von John Molille vorgelesen. Aber Gott hat zu mir auch vor ich weiß nicht, 2 Wochen oder wann gesprochen. Und da habe ich ein Wort der Ermutigung gemacht darüber auch, wo ich wirklich klar gesehen habe, dass wir ein Zeitfenster noch haben, vielleicht so von, also das war Ende November, so von etwa 3 Monaten so bis März, wo es wirklich darauf ankommt, dass wir wirklich in diesem intensiven, flehenden, fürbittenden, fürbußetunenden, liebenden Gebet und gleichzeitig des Glaubens stehen und gehen, damit es eine wirklich tiefgreifende geistliche Wende in unserem Land gibt. Und ich habe wirklich diese Dringlichkeit gesehen, wenn wir jetzt diese Wende im Geist nicht sehen, sozusagen in kurzer Zeit, dann wird gleichzeitig die Zeit, die wir noch haben, in Frieden und Freiheit in unserem Land sehr, sehr kurz sein. Vielleicht noch wenige Jahre, ja, wenn es hochkommt. Ja. Das heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Leib Christi muss aufwachen. Amen, der Leib Christi muss aufwachen. Ich sage nochmal, der Leib Christi muss aufwachen. Halleluja, auch hier über Livestream. Der Leib Christi muss aufwachen. Amen, der Leib Christi muss aufwachen. Wie dringend die Zeit ist, wie weit fortgeschritten die Zeit ist. Jetzt zu schlafen ist Sünde. Amen. Aber ich sag dir etwas, wenn wir jetzt wach werden, je mehr jetzt wach werden, je mehr sich jetzt eins machen, je mehr sich jetzt fokussieren, auch in unterschiedlichen Gemeinden und Denominationen und Konfessionen, das spielt keine Rolle. Aber je mehr jetzt aufwachen, mit diesem einen Ziel zu sagen, jawohl, dieser Geist der Erweckung, dieser Geist der Menschen ein neues Bewusstsein der Realität Gottes gibt und ihnen ein Bewusstsein gibt, hey, ich brauche Gott und ich muss zu Gott umkehren. Je mehr sich eins machen, diesen Geist jetzt freizusetzen, umso stärker wird er durchbrechen. Und er wird durchbrechen. Und wir haben die Verheißung Gottes. Nichts wird uns unmöglich sein, wenn wir eins sind. Amen. Nichts, was wir uns im Herzen sozusagen vornehmen, wird uns unmöglich sein. Und weißt du, wir nehmen uns ja nicht irgendwas vor, sondern wir nehmen uns eine Verheißung Gottes vor. Weißt du, Erweckung ist zwar kein Wort, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist kein Wort, das in der Bibel vorkommt. Aber die Realität von Erweckung kommt in der Bibel absolut vor. Schon im Alten Testament kommt sie vor. Ja, nimm beispielsweise den König Josia, die Zeit von König Josia, wo sie plötzlich aufgewacht sind, wo sie das Gesetz wieder entdeckt haben, ja, und plötzlich festgestellt haben, wow, da sind wir aber weit davon entfernt. Und dann haben sie Buße getan und haben zum Herrn geschrien und haben die Götzenaltäre niedergerissen. Man nennt es dann auch, historisch heißt es dann Josias Reformen. Ja. De facto ging es einfach darum, alles, was sich eingeschlichen hatte an heidnischem Götzendienst im Land auszurotten und wieder zurückzukommen zu den Wegen Gottes. Das war Erweckung. Das ist das, was Erweckung bedeutet. Ein Geist des Heiligen aufgerüttelt werdens. Ein Geist des Heiligen Erwachens. Ein Geist der Erkenntnis. Hey, wir müssen zu Gott umkehren. Amen. Oder nimm den Priester Esra, ja, im Buch Esra. Das Beispiel habe ich schon mal hier unter dem Thema Erweckung erwähnt, gerade beim Thema Fürbitte, ja, weil er hat seine Kleider zerrissen, als er gesehen hat, dass das Volk gesündigt hatte gegen Gott. Sie hatten sich vermischt mit den heidnischen Völkern, sie hatten die Frauen der Heiden geheiratet. Und er hat, anstatt irgendwie zu sagen, okay, nicht mein Ding, ich habe es ja nicht gemacht, betrifft mich ja nicht, habe ja nicht gesündigt, anstattdessen hat er sich identifiziert mit der Schuld, ist in Fürbitte gegangen und hat das Volk zusammengerufen und es gab eine Erweckung, nach alttestamentlichen Maßstäben natürlich, aber es war eine Erweckung. Oder wenn du, nimm die Apostelgeschichte, ne? Das ist ja die erste Urerweckung sozusagen, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ja? Zuerst wurde er ausgegossen auf die 120 Jünger und dann ist Petrus aufgestanden. Was ist passiert? Die 3000 Leute haben gesagt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das heißt, sie waren aufgewacht zu einem Bewusstsein, hey, Gott ist real, Jesus ist real, wir müssen irgendetwas tun, wir müssen uns zu ihm stellen, wir müssen unser Herz in Ordnung bringen. 3000 Leute an einem Tag dazugetan und dann ging es ja weiter. Und eine Erweckungs, ein Erweckungsaufbruch nach dem anderen, wenn du in der Apostelgeschichte schaust. Ja. Apostelgeschichte 4 ging es ja gleich weiter. Da haben sie gebetet, Herr, nun Herr, sieh an ihre Drohungen. Sie waren bedroht, verfolgt und so weiter. Und dann haben sie gesagt, und Herr, streck deine Hand aus und nur umso mächtiger wirke Zeichen und Wunder und so weiter. Und dann heißt es, sie wurden neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ein paar Verse weiter heißt es schon, dass 5000 Leute nochmal dazugekommen waren. Das heißt, Leute wurden überführt von der Realität Gottes. Das war der Geist der Erweckung. Das heißt, wenn wir uns nach Erweckung ausstrecken, ich sag's mal so, dann haben wir das Logos, Wort Gottes, hinter uns. Das ist eine biblische Realität. Ja, Logos ist das gesamte Wort Gottes, so wie es hier ist. Aber ihr Lieben, ich glaube, wir haben nicht nur das Logos, Wort Gottes, hinter uns, sondern wir haben jetzt in dieser Zeit auch das Rhema, Wort Gottes, hinter uns. Weil nicht nur ich, sondern auch andere spüren das und hören das. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo wir eintreten. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist es dringend. Ja, das ist ein Rhema-Wort Gottes. Weißt du, das eine ist, hier sehen wir diese Realität. Das andere ist, dass Gott sagt, jetzt, jetzt, jetzt trete dafür ein. Jetzt bete dafür. Und hier haben wir es schwarz auf weiß in 1. Mose 11. Was auch immer wir uns vornehmen im Gebet, werden wir empfangen. Wie viel mehr, wenn schon diese Leute von Babel, die komplett neben der Spur waren, geistlich. Wenn denen schon alles möglich war, wie viel mehr dann uns, wenn wir die göttliche Verheißung nehmen? Wenn wir uns eins machen in der göttlichen Verheißung. Halleluja. Weißt du, da ist nichts unmöglich. Du musst dir nicht in deinem Verstand überlegen, wie es geht. Also Gott hat in Jesaja 66, Vers 8, hat er eine rhetorische Frage gestellt durch Jesaja an das Volk und hat gesagt, hey, sollte es möglich sein, dass eine ganze Nation an einem einzigen Tag zum Herrn kommt? Oder von neuem geboren wird, so steht es da. Ja. Sollte es möglich sein? Und natürlich, das war eine rhetorische Frage. Das heißt, die Antwort war für Gott klar. Natürlich ist es dem Herrn möglich. Gar kein Problem. Das heißt, noch am einen Tag sieht es so aus und am anderen Tag sieht es ganz anders aus. Du kannst es, ein gutes Beispiel ist jetzt aktuell das, was in Syrien passiert ist. Ja. Das ist interessant. Das hat ja zum Beispiel auch die Christen und andere Leute im Iran auch sehr ermutigt, weil da geht jetzt schon die Rede um und sagen sie, ja, der Diktator hat alles voll im Griff bis eine Viertelstunde vor seinem Sturz. Ja, so war es ja. Ich meine, der Diktator in Syrien hat ja alles im Griff. Viertelstunde ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bis einen Tag vor seinem Sturz. Noch einen Tag vor seinem Sturz hieß es, nein, das ist in Damaskus, alles klar, wir haben alles im Griff. Und plötzlich morgens um 5 war er weg. Weil es alles so schnell ging. Und das ist jetzt was im Natürlichen, ein Beispiel im Natürlichen. Aber weißt du, wenn es im Natürlichen so gehen kann, wie viel mehr kann es im Geistlichen so gehen? Weißt du, Gott kann in einem Moment alles drehen. Die Erweckung auf den Hebriden ist ein super Beispiel dafür. Im einen Moment hat sich kein Mensch für Gott interessiert. Die jungen Leute waren auf dem Tanz, waren völlig mit anderen Dingen beschäftigt. Und im nächsten Moment, Gott! Ich brauche Gott! Und sie sind in die Kirche gerannt. Wo brennt Licht? In welcher Kirche brennt Licht? Da müssen wir hin. Okay, die Kirche ist schon aus. Ja, dann hier ein gläubiger Polizeiwachtmeister. Dann gehen wir halt zur Polizeiwache. Verstehst du? In einem Moment, er sagt, in dem Moment, als dieser junge Mann, dieser Diakon da in der Scheune auf die Knie gefallen ist und in Trance gefallen ist, nachdem er gesagt hat, wer kann zum Berg des Herrn hochsteigen und so weiter, der ein reines Herz hat. In dem Moment, wo der zu Boden fiel, ist der Heilige Geist in die ganze Gemeinde, also in den ganzen Ort gekommen und die Menschen wurden plötzlich zu Gott gezogen. In einem Moment. Wie viele von euch sind bereit, Gott zu glauben für diesen Moment? Halleluja. Verstehst du, nichts wird euch unmöglich sein. Nichts wird ihnen unmöglich sein. Halleluja. Bei Menschen ist es unmöglich, aber es ist möglich bei Gott, hat Jesus gesagt. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Also Gott will in dieser Zeit nicht nur deine Liebe anfachen zu diesem Land, sondern auch dein Glauben. Weißt du, dass es ihm möglich ist. Da, wo die größte Finsternis, in einem Moment kann er alles drehen. Amen. Und will er alles trennen. Und das liebt er, gerade das liebt er, weil ich meine, da weiß jeder hier bei den Hebriden, das weiß jeder, das kann nur Gott gewesen sein. Ich meine, niemand hat irgendeinen Buscharter gemacht und so. Ich meine, wir freuen uns ja schon, wenn jemand einen Bus chartert und hier zu Glory Life zu einer Veranstaltung fährt, sagen wir, super, da kommen schon die Busse, Halleluja. Aber weißt du, da haben sie die Busse gechartert und sind dahin gefahren, ohne dass irgendjemand überhaupt wusste, warum sie dahin fuhren. Sie wussten nur, wir müssen dahin. Weil Gott sie gezogen hat, der Magnet war auf Zug. Es ist wie wenn im einen Moment keine Spannung drauf wäre auf dem Magneten, im nächsten Moment ist Spannung drauf. Amen. Halleluja, das ist der Geist der Erweckung. Oh, preis den Herrn, danke Jesus. Herr, wir glauben dir für diesen Geist. Amen. Also Jakobus 5, Vers 15, das ist auch wichtig, da heißt es, das Gebet des Glaubens. Also das Gebet des Glaubens, Liebe ist das eine, Glaube ist das andere. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, steht da. Glaubst du, das gilt auch für den kranken Mann von Deutschland? Ja, momentan haben wir ja schon den Ruf in Europa, wirtschaftlich nennt man ja Deutschland den kranken Mann Europas, ja, in der Wirtschaft, das ist ja unser netter Ruf gerade momentan, ja. Früher, ich weiß noch, vor dem Ersten Weltkrieg hieß es der kranke Mann am Bosporus, das war damals die Türkei, ja. Jetzt ist es der kranke Mann Europas, ist jetzt Deutschland, ja. Okay, also, dann preist den Herrn, da sind wir genau in der richtigen Position. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Amen, Halleluja. Lass uns diesen Geist des Glaubens ergreifen. Lass uns im Geist diese eine Sache vor Augen nehmen. Lass uns im Geist uns diese eine Sache vornehmen. Jawohl, dass der Geist der Erweckung in unserer Nation, übrigens auch wenn du in der Schweiz bist, das sieht auch nicht so viel besser aus, oder in Österreich, naja, okay, oder in anderen Ländern, wo du zuschaust, weißt du, nimm dir diese Verheißung aufs Herz, geh rein in diesen Geist des Glaubens und erwarte, dass Gott Gewaltiges tut durch dein Gebet. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Auch hier über Livestream könnt aufstehen. Wir wollen wirklich reingehen in diesen Geist des Glaubens für Erweckung heute Abend. Oh, ja, du kannst einfach mal in Sprachen proklamieren. Proklamier einfach in Sprachen im Glauben. Auch du über Livestream, geh da mit rein. Halleluja, Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du uns gerade jetzt in diesem Moment wirklich vereinst, Herr, mit einem Herzen und einer Seele, Herr. Herr, nicht für die Vision irgendeines Menschen, Herr. Nicht für eine gute Idee oder eine gute Strategie irgendeiner Gemeinde, Herr. Herr, sondern für das, was auf deinem Herzen ist, Herr. Nämlich den Geist der Erweckung freizusetzen in unseren Nationen, Herr. Halleluja, Herr. Wir vereinen uns, Herr, im Glauben, Herr. Wir vereinen uns im Gebet, Herr. Wir vereinen uns in der Liebe, Herr. Und wir proklamieren, Herr, über unsere Nationen, Herr, in dem Namen Jesus, Geist der Erweckung, Fall. Oh, Geist der Überführung, Fall. Geist der Umkehr und der Buße, Fall. Oh, oh, Geist der Erweckung. Oh, komm und füll unser Land. Oh, füll unsere Stadt. Füll unser Dorf. Füll unseren Ort, füll unsere Region, füll unsere Nation, füll die Nationen Europas. Oh, komm, Heiliger Geist, fall mit deiner Herrlichkeit. Oh, fall mit deinem Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Oh, fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist, wie nie zuvor auf unsere Nationen, Herr. Fall, Heiliger Geist, wie nie zuvor auf unser Land, Herr. Fall, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, ja, proklamier es im Glauben. Du darfst herumlaufen, auch im Raum. Und wenn jemand einfach ans Mikrofon möchte und da im Glauben proklamieren möchte, darfst du einfach hier da vorne das Mikrofon nehmen. Aber wenn du über Livestream zuschaust, proklamier wirklich den Geist der Erweckung über deinem Haus, über deiner Wohnanlage, über deinem Ort, über deiner Stadt, über deinem Arbeitsplatz, über deiner Familie, über deiner Nachbarschaft, über deiner Region, über deiner Nation. Proklamier es im Glauben. Kosse kama sikarana kotododo shakarara. O karimanda kando korabasa kama mama. Shakarabasa kenenena mashanta kararaba. O koreha manda kodo noshi kama nando sadaya. Ei karamantoria tochamandia. Ei karachomondia shandoria handa. Ei karachamando rokomomomomo. Ei karabasa karabasara. Oh, Vater, wir beten, dass in dieser Zeit, dass wirklich viele jetzt dieses Zeitfenster nutzen, das du uns gibst, Herr. Herr, diese nächsten Wochen, Herr. Herr, ganz besonders nutzen, Herr. Wirklich, Herr, durchbeten, Herr. Durchbeten, Herr. Herr, Durchbruch beten, Herr. Halleluja, im Glauben beten, Herr. Durch die Liebe wirksam beten, Herr. Halleluja, mit Entschiedenheit beten, Herr. Mit Hingabe beten, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Fall mit deinem Feuer. Zieh viele herein, Herr. Zieh viele herein, auch außerhalb dieser Glory Life Schule und auch außerhalb der ganzen Glory Life Bewegung. Zieh noch viele herein, Herr. Oh, lass es sich rumsprechen im ganzen Land, Herr. Lass es sich rumsprechen im ganzen Land. Du rufst zum Gebet. Halleluja, der Magnet ist auf Zug und du rufst zum Gebet. Erweckung hat begonnen. Halleluja, Erweckung hat begonnen. Und du rufst zum Gebet, Herr. Oh, Shekaramanda Karamando Korabasi Kararara. Oh, Karamasi Kararabashi Kararara. Oh, Karabasi Kararabasin Tararabashi Karara. Korabasi Karamasanda Karabaso Koromo Sandarara. Eh, Karekamando Koroboshi Kararara. Halleluja, Halleluja. Jesus, wir nehmen dich beim Wort. Du hast gesagt, was immer wir den Vater bitten werden, Herr, in deinem Namen, das wird er uns geben, Herr. Und das ist egal, ob wir dich darum bitten um 10 Euro oder ob wir dich darum bitten, dass ein Schmerz im Körper weggeht oder ob wir dich darum bitten, dass Erweckung in unsere Nation kommt, Herr. Du hast gesagt, was immer wir dich im Glauben bitten werden, was immer wir den Vater bitten werden in deinem Namen, Herr, das wird uns werden, Herr. Und wir erinnern dich an deine Verheißung, Herr. Herr, wir stellen uns auf deine gewaltige Verheißung, Herr. Und Herr, wir akzeptieren nichts anderes, Herr. Herr, als das Ja und das Amen zu deiner Verheißung, Herr. Halleluja, wir stellen uns auf deine Verheißung und sie wird sich durchsetzen, Herr. Oh, du wirst dich durchsetzen, Herr. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, Vater. Wir vertrauen dir, Heiliger Geist. Wir vertrauen dir, Jesus. Ja, Herr, wir danken dir für den Geist der Erweckung, Herr. Ich möchte einfach auch beten um Vergebung für Unreinheiten in unserem Leben, für Unreinheiten, Herr, im Leib Christi, für Unreinheiten in unserem Land. Und danke, dass du mit der Kraft deines Blutes da bist und uns total reinigst von Kopf bis Fuß, Herr. Ah, dass du jede Unreinheit wegnimmst. Oh, aus deinem Leib. Wow, komm mit deinem Feuer. Komm mit deinem Feuer, Herr, und eliminierst das alles. Oh, du eliminierst das, du nimmst weg, du machst uns rein. Wow, Herr, danke. Danke, du gibst jedem einen weißen Stein mit einem neuen Namen, totale Reinheit. Ich proklamiere Waschung mit deinem Blut unseres Herzens, danke, unsere Jesus. Gedanken, dieser weiße Turban. Du setzt ihn uns auf, totaler weißer Turban. Danke, unsere Gedanken. Ja, total. Halleluja, gewaschen durch das Blut. Und danke, Jesus. Halleluja. Und ich bete auch noch dafür für einen Shift in der Landscape. A tectonic move. Amen. Eine richtige Verschiebung von geistlichen Platten. Rums Gott. Verschiebung von geistlichen Platten. Shift, Halleluja. Yes, shift Lord. Die Atmosphäre. Shift yes, die Atmosphäre. Herr, was festgelegt war, beweg du es. Brich durch, Herr. Brich durch. Tectonic move in the spirit. Halleluja. In Jesus' name. Amen. Halleluja. Shaka barabasi karabasi karabasi kananandada. Oh, rabasi ara rabasi ara. Vater, wir beten wirklich, Herr, dass du nicht vorbeigehst an unserem Land. Geh nicht vorbei an unserem Land. Geh nicht vorbei an unseren Nachbarn, Herr. Geh nicht vorbei an unseren Städten. Geh nicht vorbei an unseren Orten, sondern fall mit deiner Gegenwart. Fall mit deiner Herrlichkeit. Fall mit deinem Feuer. Fall mit deinem Feuer. Fall mit deinem Feuer. Auf unsere Häuser, auf unsere Wohnanlagen, Herr. Auf unsere Straßen, auf unsere Städte, Herr. Auf unsere Länder. Auf Europa, fall mit deinem Feuer, fall mit deinem Feuer, geh nicht vorbei, Herr, geh nicht vorbei, sondern fall mit deinem Feuer, fall, Heiliger Geist, fall wie noch nie, Herr, auf jeden Einzelnen, auf jeden Einzelnen, ob er dich sucht, ob er dich nicht sucht, aber fall mit deinem Feuer, fall mit deinem Feuer, Herr, fall. Und danke, Jesus, dass du der Schlange den Kopf abgeschlagen hast. Herr. Amen. Herr. Und wir sprechen jetzt, dass jeder unreine Geist unser Land verlässt. Amen. Jeder Gendergeist unser Land verlässt. Jede Gleichmacherei unser Land verlässt, Herr. Dass Reinigung kommt. Reinigung kommt, Herr. Und dass du bei uns zuerst anfängst, Herr. Amen. Dass du beim Leib Christi anfängst, Herr. Dass du uns zur Reinigung bringst, Herr. Herr, dass wir gereinigt werden, Herr, und das ganze Land gereinigt wird. Herr, dass die Schulen gereinigt werden, die Lehrer gereinigt werden, Herr. Halleluja. Dass die Politiker gereinigt werden, Herr. Dass die Industrie sauber wird, Herr. Sauber wird im Geist, Herr. Dass alle dunklen Machenschaften verschwinden aus unserem Land, Herr. Herr, Deutschland gehört dir, Jesus. Wir proklamieren das. Halleluja. Deutschland gehört dir, Jesus. Ja, Jesus. Deutschland gehört dir, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Lass uns jetzt nicht da hinten unterhalten, bitte nicht unterhalten, sondern lass uns wirklich im Gebet bleiben. Halleluja. Danke, Jesus. Wir wollen wirklich in Einheit beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Erweckung, Herr. Danke für den Geist der Erweckung, der immer mehr fällt, Herr. Danke für den Geist der Erweckung, der immer stärker wird, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr, für den Geist der Erweckung, Herr. Herr, der einfach uns immer mehr erfasst, Herr. Herr, der uns immer mehr erfüllt, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns reinziehst, Herr, in diesen Geist der Erweckung, Herr, dass du uns reinziehst, Herr, in den Geist des Gebets, Herr. Herr, dass du uns reinziehst in diesen Strom, der von deinem Thron ausgeht, Herr. Dass du uns reinziehst, Herr. Herr, wir wollen nicht am Rand stehen, Herr. Herr, wir wollen nicht unbeteiligt sein, Herr, sondern zieh uns rein, Herr. Zieh uns rein, Herr, in den Strom der Erweckung in dieser Zeit, Herr. Oh, zieh uns rein, Herr. Zieh uns rein, Herr. Oh, zieh uns rein, Heiliger Geist. Oh, Shekara Mando Korabasia. Oh, Geist der Entschiedenheit, komm. Oh, komm auf uns, Herr. Komm auf uns, Heiliger Geist. Komm auf uns, Heiliger Geist. Karabasi, karabasi, karalabasi, karabasi, karalara. Halleluja, lass uns wirklich diese Vision vor Augen haben. Weißt du, ganz Deutschland kann an einem Tag gerettet werden. Ganz Europa an einem Tag gerettet. Halleluja. Lass uns das vor Augen sehen. Europa wird errettet werden. Halleluja. Europa wird errettet werden. Amen. Halleluja. Europa wird errettet werden. Lass uns das mal zusammen proklamieren. Europa wird errettet werden. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lass es uns noch singen dazu. Halleluja. Europe shall be saved. Amen. Los geht's. Halleluja. Shakaramasika babasika rararara. Halleluja. Korabasika rararabasika rararara. Korabasika rararara. Power and

Jesus. Amen. Der Geist der Erweckung ist da. Halleluja. Wow. Puh. Ja, sag's mal. Halleluja. Mich erinnert es an die Geschichte von Jesus, der Wasser ja in Wein verwandelt hat. Und seine Mutter hat ihn ja gebeten, das zu tun. Und Jesus sagt zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist nicht gekommen. Und 5 Minuten später, und sie geht zu den Winzern da und sagt, was er euch sagt, das tut. Sie hat es im Glauben angenommen, dass er das tun wird. Und 5 Minuten später war der Wein da. Amen. Amen, so machen wir das auch. Halleluja. Danke, Jesus, Amen. Halleluja. Wenn irgendwas sagt, die Zeit ist noch nicht da, sagen wir Halleluja, danke Herr. Halleluja, Amen. Du bist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Wir ziehen das im Glauben rein. Im Glauben ziehen wir diese Erweckung rein, egal was menschliche Stimmen sagen. Aber der Herr will es. Halleluja. Amen. Juhu. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Revival in the land. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt haben wir 5 Minuten Pipi-Pause. Und dann die zweite Stunde wird auch nochmal eine wichtige Stunde sein. Es passt zur ersten Stunde. Es geht nämlich um den Geist des Glaubens. Halleluja. Christian wird uns lehren über den Geist des Glaubens. Und somit sei einfach pünktlich wieder da, auch ihr über Livestream, um, ich sag mal, ja, in 5 Minuten, also 12 nach geht's weiter. 9 geht's weiter mit der zweiten Stunde über Glaube. Halleluja. Also, bis gleich.